Das Jetzt fast vergessen, ins Gestern noch verliebt, von morgen schon geträumt, viel zu oft. Während der Sand unaufhörlich in meinen Händen verrinnt, leben und lieben, das geht nur jetzt.